Hallo, liebes Sendegarten-Team. Hier ist der Oboman mit einem Audiokommentar zu eurer letzten Sendegarten-Folge Nummer 14, bei dem der Martin vom Metacast zu Besuch war. Ja, habe ich sehr gern gehört. Ich mag es, dem Martin zuzuhören und fand es auch sehr interessant, was er noch alles über seinen Podcast berichtet hat. So ein bisschen das Geschichtliche, aber auch das Technische hat mich sehr interessiert. Auch insgesamt der Sendegarten, ich hatte gesehen, die Folge 3,5 Stunden, da zögert man erstmal und dann habe ich es angeschaltet und dann verlief es, also die Zeit wie im Flug, von vorne bis hinten kann ich das alles sehr gut anhören und merke also gar nicht, dass es doch recht lang ist. Von daher ist es mir auch egal, ob ihr irgendwelche Sendeteile von vorne nach hinten schiebt oder in die Mitte oder wohin auch immer. Die Idee mit den Podcasts, die sich entschieden haben, aufzuhören, aus welchem Grund auch immer, darüber zu berichten, das fände ich eigentlich schon eine ganz gute Geschichte. Wenn man mitbekommt, irgendjemand stellt also den Podcast ein, wird aber vielleicht doch die Folgen noch eine Zeit lang im Internet lassen, dann kann man sie ja sich noch schnell runterladen. Vielleicht stößt man auch auf einen Podcast, den man dann zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Und das ist ja das Schöne am Podcasten. Auch wenn jetzt einer aufhört, es ist ja nicht gleich alles verschwunden. Von daher wäre wahrscheinlich der Ausdruck Kompost auch nicht der richtige. Da müsste man nochmal nachdenken, was da das Passende wäre. Das ist wie so ein alter, knorriger Baum, der vielleicht nicht weiter wächst, aber doch noch da ist. Da findet ihr bestimmt irgendwas Nettes. Noch kurz zu meiner letzten Bemerkung im letzten Audiokommentar, da hatte ich gesagt, diesmal hat es geklappt. Damit meinte ich, dass ich die meisten Podcasts, die ihr sonst so vorstellt, eben schon kenne und eben nicht neu für mich sind, aber der ESC-Schnack war neu für mich und deswegen hat es geklappt. Ja, soviel für heute. Macht's gut. Ciao, der Oboman.